Kundgabe 2923. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.10.1943. Kämpfen oder dienen. Überheblichkeit. Demut. Um zur Reife zu gelangen, muss der Mensch Widerstände überwinden, weil sein Aufstieg nur möglich ist, so er kämpft oder dienet. Der Abfall von Gott hat stattgefunden in Selbstüberheblichkeit, in der falschen Annahme, so mächtig zu sein, dass sich das Wesen von Gott lossagen könnte, dass es auch ohne ihn im Vollbesitz der Kraft sei. Und also wollte das Geistige herrschen neben Gott, um sich durch Vermehrung der eigenen Kraft über Gott zu stellen. Und es muss nun den Weg rückwärts gehen. Es muss, um mit Gott herrschen zu können, zuerst seine Kraftlosigkeit erkennen und nun um die ihm fehlende Kraft ringen und bitten. Es muss in tiefster Demut dienen Gott und dem Wesenhaften, das ihm beigesellt ist. Es muss kämpfen oder dienen, also sich selbst überwinden. Es muss aus seiner Überheblichkeit heraus zur Demut werden und nun die Kraft anstreben, die es einst besaß und sich deren unwürdig bewies. Also muss es den Beweis der Würdigkeit erbringen und dies durch Ringen und Dienen bezeugen. Dann entwickelt sich das Geistige zur Höhe. Ist nun aber im Menschen das Herrschergefühl zu stark entwickelt, dann muss er ankämpfen dagegen. Er muss also einen Kampf führen gegen sich selbst. Und es ist dies bedeutend schwerer. Er soll die Demut üben auch dem Nächsten gegenüber. Er muss die Überheblichkeit, die er Gott gegenüber aufbrachte, abtragen, indem er in dienender Liebe sich seinen Mitmenschen zuwendet. Diese sind auch Gottes Geschöpfe, und sie sollen vor Gott als Menschen behandelt werden und nicht als unter ihm stehend, sondern als gleichberechtigt angesehen werden. Und so der Mensch einer Herrschernatur ist, muss er sich sehr überwinden, will er dieser Anforderung nachkommen. Er muss dienen, wo er herrschen wollte. Er muss ringen, wo er glaubte, bestimmen zu können. So nur kann er sich zur Höhe entwickeln, denn es wird ihm sein Wesen viele Widerstände eintragen, an denen er reifen kann. Und nicht eher wird er sich überwunden haben, bis er seine einstige Überheblichkeit aufgibt, bis er klein und demütig Gott gegenübersteht und mit ihm vereinigt zu sein begehrt. Amen.